Kundgabe 2466. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.9.1942. Opferwilligkeit. Königlicher Lohn. Wohnungnahme des Herrn. Bringet mir jedes Opfer, und ich will euch eure Opferwilligkeit lohnen. Was ihr auf Erden besitzet, daran sollt ihr nicht euer Herz hängen, sondern ihr sollt trachten, euch frei zu machen von jeglichem Verlangen danach. Ihr sollt euch frei machen von allem, was eure Sinne gefangen hält. Und das Verlangen eures Herzens soll mir allein gelten. Dann vollzieht sich in euch eine Wandlung, die ihr beseligend empfindet. Denn ich selbst nehme dann von eurem Herzen Besitz. Euer Verlangen nach mir wird stetig größer werden. Und doch wird dieses Verlangen gleichzeitig beglückend sein für euch. Denn ich erwidere es, indem ich es erfülle. Denn so wie ihr mir entgegendrängt, ergreife ich euch und ziehe euch zu mir hinan. Ich liebe euch und meine Liebe empfindet ihr auch als stille, selige Zufriedenheit, als ein Gefühl sicherer Geborgenheit, als ein Gefühl des Kraftbewusstseins und innerer Freiheit. Die Liebe zu mir macht euch weich und hingebend und doch auch stark und frei, weil ich selbst mich mit euch zusammenschließe, die ihr auf Erden jegliches Verlangen überwunden habt und mich allein nur begehrt. Die Sehnsucht eures Herzens soll mir gehören. Ich will allein in ihm herrschen. Und darum müsstet ihr ohne Zögern hingeben, was euch noch lockt, das heißt, was noch Anteil der Welt ist. Ihr tauschet wahrlich weit Herrlicheres ein, so ihr mir zuliebe Opfer bringet. Denn meine Liebe entschädigt euch für alles. Meine Liebe lohnt euch königlich eure Verzichtleistung. Denn mit meiner Liebe gebe ich mich selbst euch. Und dies für ewige Zeiten. Denn so meine Liebe einmal von euch Besitz ergriffen hat, bleibet ihr untrennbar mit mir verbunden. Ihr habt euer Ziel erreicht auf Erden. Und ich kann euch bedenken mit der kostbarsten Gabe. Ihr dürfet meine Stimme vernehmen. Ihr dürfet ständig mit mir reden und immer meiner Antwort gewärtig sein. Ihr steht in innigem Verband mit mir. Und es ist dies unsagbar beglückend und wonnevoll. Und nimmermehr verlanget ihr nach der Erde Güter. Nimmermehr sehnet ihr euch nach der Zeit der irdischen Erfüllung zurück. Nur geistiges Gut strebet ihr noch an. Nur mich und mein Wort begehret ihr. Und meine Liebe ist euch höchste Erfüllung. Darum suchet, euch zu lösen von den Gütern dieser Welt. Gebet alles hin, was der Welt noch angehört. Rufet mich an um Hilfe, so ihr zu schwach seid, und gebt mir euer Herz zu eigen, auf dass ich darin Wohnung nehmen und bei euch verbleiben kann, bis in alle Ewigkeit. Amen.